Wer Jesus am Kreuze im Glauben erblickt, wird heil zu derselbigen Stund. Drum blick nur auf ihn, den der Vater geschickt, der einst auch für dich ward verwund. Sieh, Sünder, sieh, wer Jesus am Kreuze im Glauben erblickt, wird heil zu derselbigen Stund. O, hat nicht dein Jesus getragen die Schuld, gebüßet am Kreuz auch für dich. O, floss nicht sein Blut voll Erbarmen der Huld zur Erlösung für dich und für mich. Sieh, sieh, Sünder, sieh, wer Jesus am Kreuz im Glauben erblickt, wird Teil zu derselbigen Stund. Dein Weinen und deine Gebete sind's nicht, wodurch du mit Gott wirst versöhnt. Das Blut deines Heilands befreit vom Gericht, er ist, der mit Gnade dich krönt. Sieh, sieh, Sünder, sieh, wer Jesus am Kreuze im Glauben erblickt, wird Teil zu derselbigen Stund. O, zweifle nicht länger, o, glaub es gewiss, du hast nun sonst nichts mehr zu tun. Dein Jesus, er trat auch für dich in den Riss, in ihm kannst du seliglich ruhen. Sieh, sieh, Sünder, sieh, wer Jesus am Kreuz im Glauben erblickt, wird heil zu derselbigen Stund. So nimm denn mit Freuden, was Jesus dir beut, er gibt dir das ewige Heil. O, glaub es gewiss, o, ergreif es noch heut, so bleibt es dein ewiges Teil. Sieh, sieh, Sünder, sieh, wer Jesus am Kreuz im Glauben erblickt, wird Teil zu derselbigen Stund.